Viem, odkiaľ som a čo sú moje priority. Je to život, čo žijem, veci, ktoré dávam. Zár mojim megvannak és csak előre megyek. Hiába gyűlnek előttem egyre nagyobb hegyek. Csak megyek, mert ez az én sorsom. Mosztom a lapokat és a pénzemet szorzom. Minden jól megy, napról napra élek. Egyre jobban gyűlnek mellettem tesóról fékek. Nem lényeges ez, nem számít már semmi. Tekerem a pedált, részemről ez ennyi. Szürke hétköznapok, tengerében élek. Holnapoktól hiddel én már régóta nem félek. Lesz ami lesz, nem tudsz mit tenni. Szokj hozzá, jobban jársz, mert nem változik semmi. Bazd meg, hol van a becsület? Nincs már sehol egy értelmes terület. Hol kevés a csicska és nem szúr hátba senki. Rossz emberből van, mára már mindenki. Mire elmegy az idő, feloszlik a hitem. De tudom egyszer, még van amire viszem. Jó, még van amire viszem. Jó, jó, jó. Vém ott kell szom. A čo sú moje priority? Je to život, čo žijem, veci, ktoré dávam. Aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. Sie sagen, ich hab mich geändert. Digga, ich schau nach vorn, du bist ein kleiner Penner. Sie wollen mich verändern, doch die Luft ist raus. Kritik ist nicht auf euch angewiesen, man glaubt es kaum. Sie wollen mir irgendwas von Texten und Takte zählen. Hör mal zu, mir ist scheißegal, was du Spaß erzählst. Und sie hängen mir ans Sack, weil sie sagen, wenigstens machst du was. Ganz ehrlich, mir ist scheißegal, was du machst. Was du sagst, ich mach das, weil ich nicht so bin wie du. Ich rappe, bis mich jeder kennt, was willst du dagegen tun? Ich hab dunkel, ich hab nicht vor, zu werden, so wie ihr. Ich brauch euch nichts zu sagen, weil du es eh nicht kapierst. Und so üb ich an Kritik, weil ich hier und jetzt hier steh. Ich brauch euch keine Lügen erzählen, weil ich Hip-Hop lebe. Und so geh ich auf den Takt und höre auf mein Herz. Ich bin das Gesprächsthema Nummer 1 und das, was mir wert wird. Wem und gern som? Aha. A čo sú moje priority? Yeah. Alle hate ja. Je to život, čo žijem, veci, ktoré dávam. Unity, biatch. Aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. Yeah. Was geht ab? Yeah. Fickt auf euch alle, ihr Hater, ihr blöden Wichser. Yeah. Gutes Neues. Yeah.